Erster blast die Trompete auf dem Berg Zion. Alle Leute sollen Angst haben. Der Tag von Jahwe kommt bald. Zweiter, es ist ein dunkler Tag mit vielen Wolken. Eine sehr große Armee kommt über die Berge. So eine Armee gab es noch nie. Es wird auch nie wieder so eine geben. Dritter, vor ihnen brennt das Feuer. Hinter ihnen brennt die Flamme. Das Land war vorher wie ein schöner Garten. Danach ist es eine Wüste. Vierter, sie sehen aus wie Pferde. Sie rennen so schnell wie Reiter auf Pferden. Fünfter, sie machen Lärm wie Wagen auf den Bergen. Sie klingen wie Feuer im trockenen Gras. Sie sind wie eine starke Armee. Sechster, alle Völker haben große Angst vor ihnen. Die Gesichter der Menschen werden ganz weiß. Siebter, sie laufen wie starke Männer. Sie klettern wie Soldaten über die Mauern. Jeder geht seinen eigenen Weg. Achter, niemand schubst seinen Nachbarn. Jeder geht geradeaus auf seinem Weg. Sie halten nicht an. Neunter, sie laufen in die Stadt. Sie rennen auf der Mauer. Sie klettern in die Häuser. Sie kommen wie Diebe durch die Fenster. Zehnter, die Erde zittert vor ihnen. Der Himmel bebt. Die Sonne und der Mond werden dunkel. Die Sterne leuchten nicht mehr. Elfter, Jahwe ruft laut vor seiner Armee. Seine Armee ist sehr groß. Der Tag von Jahwe ist schrecklich. Wer kann ihn aushalten? Zwölfter, Jahwe sagt, kommt jetzt zu mir. Tut das mit eurem ganzen Herzen. Esst nichts und weint und klagt. Dreizehnter, seid traurig in eurem Herzen. Kommt zurück zu Jahwe, eurem Gott. Er ist gut und freundlich. Er liebt euch sehr. Er möchte euch nicht bestrafen. Vierzehnter, vielleicht ändert Gott seine Meinung. Vielleicht gibt er euch ein Geschenk. Dann könnt ihr ihm wieder Opfer bringen. Fünfzehnter, blast die Trompete auf dem Berg Zion. Sagt allen, dass sie nichts essen sollen. Ruft alle Leute zusammen. Sechzehnter, bringt das Volk zusammen. Holt die alten Leute und die Kinder. Sogar die Babys sollen kommen. Auch Braut und Bräutigam sollen kommen. Siebzehnter, die Priester sollen weinen. Sie sollen sagen, Jahwe, hab Mitleid mit deinem Volk. Lass andere Völker uns nicht auslachen. Sie sollen nicht fragen, wo ist ihr Gott? Achtzehnter, dann zeigte Jahwe seine Liebe für sein Land. Er hatte Mitleid mit seinem Volk. Neunzehnter, Jahwe antwortete seinem Volk, ich gebe euch Getreide, Wein und Öl. Ihr werdet genug zu essen haben. Andere Völker werden euch nicht mehr auslachen. Zwanzigster, ich jage den Feind aus dem Norden weit weg. Er kommt in ein trockenes Land. Er wird stinken. Er hat schlimme Dinge getan. Einundzwanzigster, hab keine Angst, mein Land. Freue dich sehr. Denn Jahwe hat große Dinge getan. 22. Habt keine Angst, ihr Tiere auf dem Feld. Das Gras wird wieder grün. Die Bäume haben wieder Früchte. 23. Freut euch, ihr Leute von Zion. Freut euch über Jahwe, euren Gott. Er schickt euch den Regen zur richtigen Zeit. 24. Die Plätze für das Getreide werden voll. Es gibt sehr viel Wein und Öl. 25. Ich gebe euch alles zurück. Die Heuschrecken haben früher alles gefressen. Das war meine große Armee gegen euch. 26. Ihr werdet genug zu essen haben. Ihr werdet satt sein. Ihr werdet den Namen von Jahwe loben. Er hat Wunder für euch getan. Mein Volk wird sich nie mehr schämen. 27. Dann werdet ihr wissen, ich bin bei euch in Israel. Ich bin Jahwe, euer Gott und sonst niemand. Mein Volk wird sich nie mehr schämen.